Licht über der Siedlung, das Lied im Radio, die Asche auf dem Gehsteig, das Trommeln beim Kamin und ich sage... Schuhe des Nachbarn, die Füchse im Wald, wir nennen alles beim Namen, nun sind wir fast frei und ich sage... Altes Geld, die Erde blau. Das Wasser lila und wir glauben an das Glauben. Wir glauben an das Glauben. Die Stadt sagt, komm, du bist ein Teil. Ich nähre dich, verzehre dich und glaube bloß nicht, du kommst hier lebend raus. Liebe zog weiter, es wurde ihr zu eng, sie kam zu Fuß, sie ging zu Fuß, leicht und offen für alles und ich sage... Das Wasser lila und wir glauben an das Glauben. Wir glauben an das Glauben. Die kranken Menschen, wie ich früher auch mal war, liegen tot auf meinen nackten Füßen. Letzten Song, da quillt alles über, er gießt sich giftig in jeden einzelnen Fluss und ich sage... Das Geld, die Erde blau. Das Wasser lila und wir glauben an das Glauben. Wir glauben an das Glauben.